1. Sink dem Herrn ein Newslide, die gesamte Erde soll in zu Ehren singen. 2. Preist seinen Namen durch Gesang und verkündet jeden Tag die Botschaft seiner Rettung. 3. Berichtet den Nationen von seiner Herrlichkeit und erzählt allen Volken von seinen außergewöhnlichen Wundertaten. 4. Denn der Herr besitzt Großmarkt und Verdient Hochstes Lob, die er all anderen Gotteren Bedeutung wie übertrifft. 5. Warren die Gotter der anderen Volker le Diglich le Blos Gotzen sind, ist der Herr Dergenage, der den Himmel erschaffen hat. 6. Made Stout and Glanz umgeben sein Gegenwart, Warren Stork und Prakt sein Heilig Temerfelen. 7. Erkennt die Herrlichkeit und Stork des Hernen, Familien aller Volker, und bringt ihm dies dar. 8. Geb dem Herrn die Ehre, die seinem Namen zustate, und betretet sein Vorhof, indem ihm opfergeben bringt. 9. Butuken heiliger Verehrung vor dem Herrn nieder, waren die gesamte Erde in Ehrfurcht vor ihm erzitten soll. 10. Verkündet unter den Nationen, dass der Herr als König regiert, hat die Welt so fest gegründet, dass sie unerschütterlich bleibt, und wird die Volker gerecht rich 10. 11. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, waren das Meer und alles, was darin lebt, Lord Brosen soll. 12. Die Felder und alles, was auf ihnen wachst, sollen frohlocken, und auch die Born des Walds wer den vor Freud singen. 13. Sie jubeln vor dem Herrn, weil kommt, die Erde zu rich 10, wird die Welt mit gerechtigkeit und die Volker gemme seine Treue beteilen.